Coach sein für den Wissensarbeiter. Wir leben im Zeitalter der Wissensarbeit, wo intellektuelles Kapital das Wertvollste ist. Früher entfielen 80% der Produktionskosten auf das Material, 20% auf das Wissen. Heute hingegen ist das Verhältnis 30-70. Stuart Craner schreibt in seinem Buch »The Management Century«: Das Informationszeitalter setzt für intellektuelle Arbeit eine Prämie aus. Man erkennt zunehmend, dass die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend davon abhängt, talentierte Leute einzustellen, zu halten und zu hegen. Peter Drucker bemerkt in »Die Zukunft managen«: Der Schlüssel zur Zukunft liegt im Wissen. Die Welt von heute ist nicht mehr arbeitsintensiv, sie ist nicht mehr werkstoffintensiv oder energieintensiv, sondern wissensintensiv. Führung ist heute das aktuelle Thema. Die New Economy beruht auf Wissensarbeit und das ist ein anderes Wort für Leute. Da der Mehrwert bei den Produkten und Dienstleistungen heute zu 80% aus Wissensarbeit stammt, lebt unsere Wirtschaft im Wesentlichen von der Wissensarbeit. Die Schaffung von Wohlstand ist vom Geld und von Dingen auf die Menschen übergegangen. Unsere größte finanzielle Investition sind die Wissensarbeiter. Denken Sie nur einmal darüber nach, was in Ihrem Unternehmen in Form von Gehältern, Prämien und vielleicht auch von Aktienbezugsrechten in die Wissensarbeiter investiert wird und was es kostet, sie für sich zu gewinnen und sie zu trainieren. Das beläuft sich oft auf Hunderttausende von Euro im Jahr für jeden Einzelnen. Qualitativ hohe Wissensarbeit ist so wertvoll, dass die Erschließung ihres Potenzials den Unternehmen oft eine außergewöhnliche Wertschöpfungschance bietet. Wissensarbeit vergrößert die Rendite bei allen Investitionen, die bereits getätigt wurden. Die Wissensarbeiter sind sogar die Verbindung zu allen anderen Investitionen der Unternehmen. Sie liefern einen Fokus, Kreativität und eine Hebelwirkung bei der Nutzung von Investitionen, sodass die Unternehmensziele besser erreicht werden können. Das intellektuelle und soziale Kapital sind der Schlüssel zum wirkungsvollen Einsatz und zur Optimierung aller anderen Investitionen. Daher ist es absolut entscheidend, dass man die Befähigung der Leute, die Ausrichtung ihrer inneren Stimme, als Frucht des Vorbildseins, der Koordination und der gemeinsamen Visionsentwicklung betrachtet. Sonst wird man die Unternehmen zwar von Befähigung reden hören, doch das werden bloße Worte bleiben. Es gibt dann nämlich keine gemeinsame Vision, keine Disziplin und ganz sicher auch keine Leidenschaft. Befähigung ist kein neues Konzept. In den 90er Jahren wurde sie sogar ein Modewort und eine Bewegung im Management. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass diese Bewegung viel Zynismus und Wut hervorgerufen hat. Sowohl bei den Managern als auch bei den übrigen Mitarbeitern. Weshalb? Weil Befähigung eben immer die Frucht der drei anderen Rollen effektiver Führung ist, nicht ihre Wurzel. Sie wissen jetzt so viel über das Paradigma der ganzen Person und die vier Rollen effektiver Führung, dass Sie sehen können, weshalb es die Leute enttäuscht und entmutigt, wenn die Organisationen Anstrengungen zur Befähigung unternehmen, ohne dass zunächst die grundlegende Arbeit des Vorbildseins, der gemeinsamen Visionsentwicklung und der Koordination geleistet wurde.